Ahoi, liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Sambadels und heiße euch zu meinem Metal Challenge Prodigy Managers herzlich willkommen. Heute die katholische Kalkulation oder das Jenseits der katholischen Kirche. Menschliche Vorstellungen des Jenseits sind, ach, wie soll ich sagen, oft überaus menschlich. Während die Indianer daran glaubten, in den ewigen Jagdgründen ihrem Hobby nachgehen zu dürfen und im Leben einmal erlegte Tiere erneut zu jagen, glaubten die Kelten an eine Fressorgie mit ihren Vorfahren und viel Alkohol. Der Islam lockt den männlichen Zuschauer geschickt mit 77 Jungfrauen, die für eine Entjungferung und das darauffolgende unausweichliche Schlammcatchen bereitstehen. Ernsthaft hierzu mal eine Frage. Wie wahrscheinlich ist es, dass einem allmächtigen, liebenden Gott mal ganz spontan einfällt, die Hälfte seiner Schöpfung zur Belohnung zu degradieren? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass diese Idee von einem bockigen Mann stammt, der sich überlegt hat, dass so Männer leichter zu seinem Glauben konvertieren würden? Doch wenigstens hat der islamische Glaube für die Hälfte seiner Anhänger eine Belohnung. Die Erbsünde wurde also begangen, Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben, die Cherubim bewachen noch immer den Baum des Lebens, damit sich Gott wenigstens an unserem Tod erfreuen kann, und bald sollte ein katholisches Leben mit einer Kalkulation beginnen. Die ersten holprigen, kalkulationslosen Jahre zogen ins Land, bis Mose endlich seinen Wandertag hatte und mit den Geboten des Herrn zurückkehrte. Stolz präsentierte er diese am nächsten Tag seinem Volk. Das Volk dankte seinem Führer, versuchte sich die Gebote zu merken und sich daran zu halten. Dies war der erste Tag der Kalkulation, denn schon gegen Mittag dieses Tages warf das Volk kollektiv das Handtuch und beschloss, sich wenigstens noch ein schönes Leben zu gönnen, bis ewige Qualen auf es warteten. Mose war verzweifelt, als er sah, dass sein Volk die Gebote des Herrn ignorierte. Als plötzlich eine kleine dürre Hand eines pfiffigen Kerlches in die Höhe schoss, bis Mose den Jungen zu sich nahm und fragte: Was willst du, Klugscheißnix? Ich habe eine Idee, wie die Menschen versuchen würden, die Gebote zu befolgen, obwohl man sie nicht befolgen kann. Na sag schon. Klugscheißnix hatte Angst und ägyptische Gesellschaftsmythologie studiert und auf katholische Kalkulation folgte katholische Absolution in Form der Beichte. Im Paradies darf man Gott loben und preisen und ich gehe einmal davon aus, dass man auch die 10 Gebote minutiös einhalten muss. Da Gott marketingtechnisch mit einem eher langweiligen Paradies begonnen hatte, brauchte der Glaube mehr Definition und auf Absolution folgte die Opposition. Satan ward geboren. Was der katholische Glaube also hauptsächlich bietet, sind keine ewigen Qualen. Ewige Qualen zu einem Zeitpunkt und an einem Ort, über die du im Leben nichts Handfestes herausfinden kannst. Mega Konzept. Verstoßt der Gläubige also gegen die 10 Gebote, versäumt zu beichten und zu bereuen, wartet Satan in der Hölle auf ihn und wird ihn in alle Ewigkeit piesacken. Ganz schön lange und wahrscheinlich auch für Satan nicht das Gelbe vom Ei. Kein Wunder, dass der sauer ist. Und da in der Hölle keine Erlösung wartet, entfällt jede Motivation für die gepeinigte Seele. Was sollte Satan auch schon sagen? Wehe, wenn du noch einmal, dann geht es weiter wie bisher. Wenn du endlich nur einmal, dann würde sich auch nichts ändern. Die katholische Religion war nun weder ein- noch umsteigerfreundlich, also brauchte sie wieder eine weitere Komponente, das Fegefeuer. Wenn du nicht konvertierst, wirst du in ewiger Belanglosigkeit schmachten. Und schon waren die Tore für Zwangsrekrutierungen verbunden mit erinnerungswürdigen Zwangstaufen geöffnet und als dann auch noch Kaiser Konstantin überzeugt werden konnte, verbreitete sich der katholische Glaube rasend schnell. Gott gegen Satan, vom Paradies, der Erbsünde über Moses Wandertag, den Geboten und Christis Kreuzigung bis hin zur Bildung der Kirche war es ein steiniger Weg. Und gerade Letztere brauchte einen Grund, ihre Schäfchen zu halten. Im Leben werden den Gläubigen Gebote auferlegt, die sie unmöglich einhalten können, und anschließend lockt die katholische Kirche mit dem Jenseits, indem man Gott täglich loben und preisen darf. Wie zeitgemäß ist diese Verlockung? Was denkt ihr? Himmel, Hölle, Jenseits oder das Ende? Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.